sie wird sammeln C, wir schwitzen aus Kobin. Säure, lass uns gediegen, genießen, heute wird's intim. Leute, denke nicht nach, lass dich anstecken von Vitamin C. Du mit deiner Abidaminose solltest dich verstecken und schämen. Ich minimierte meine Skills auf das, was mir nötig schien. Seh ich einen Menschen, der nicht gesund ist, dann töte ich ihn. Eliminiere seinen Kadaver, um meine Welt sauber zu halten. Um steril isoliert, saure Keime draußen zu halten. Ey, wo du herkommst, ist mir scheißegal, es sei denn, du kommst aus dem Osten. Doch das halte ich für ausgeschlossen. Alter, ich ändere meine Kurs, beginne mit der Arbeit und infiziere das Land. Für mich bist du kein Mensch, sondern lediglich ein Widerstand. Es lebe das Leben der wenigen und selige Ebenen, überlegenen, segengebenden Seelen kurz. Vitamin C, die überaus üblichen, übernatürlichen Ficker, fickenden Ficker im Game. Und es ist Vitamin C, bitte geht aus dem Weg. Grippe Schweine an der Leine, wenn es geht, wird erlegen. Ihr seid künstlich, wir hingegen künstlerisch, weil die Kunst eines Künstlers Stimme ist. Und es ist Vitamin C, bitte geht aus dem Weg. Grippe Schweine an der Leine, wenn es geht, wird erlegen. Ihr seid künstlich, wir hingegen künstlerisch, weil die Kunst eines Künstlers Stimme ist. Vitamin C, gute Reime, gute Besserung. Bist du mit nem Virus infiziert, leg dich besser um. Ganz wissen, dass diese vitaminhaltigen Rapper tun. Wir stehen auf jeder Missy-Packung. Ein Better Room, ich stehe alles aus, was mir ungesund erscheint. Die ideale Gesundheit ist hiermit erreicht. Wir sind immun gegen jegliche Art von Bazillen. Hitze tötet ab, also muss ich euch gar grillen. Ihr kommt in Quarantäne, einfach weggesperrt. Das Leben wäre easy, wenn da nicht eure Hektik wär. Das ist Ransomware, ich hoffe, du bist krank und flohst nicht mehr. Du stellst dich etwas an, als wenn dein Name Patrick wär. Ich steck dich keck an mit der Hypervitaminose. Und nicht sparsam, sondern mit einer lügnerfickenden Dosis. Kurz Vitamin C, die überaus üblichen, übernatürlichen Ficker, fickenden Ficker im Game. Und es ist Vitamin C, bitte geht aus dem Weg. Grippe Schweine an der Leine, wenn es geht, wird erlegen. Ihr seid künstlich, wir hingegen künstlerisch, weil die Kunst eines Künstlers Stimme ist. Und es ist Vitamin C, bitte geht aus dem Weg. Grippe Schweine an der Leine, wenn es geht, wird erlegen. Ihr seid künstlich, wir hingegen künstlerisch, weil die Kunst eines Künstlers Stimme ist. Schweine an der Leine, wenn es geht, wird erlegen. Ihr seid künstlich, wir hingegen künstlich.